Das 16. Architekturfestival 21. Mai und das 11. Symposium über architektonische Schönheit finden vom 20. bis zum 23. September in Pyongyang statt, und zwar unter dem Motto »Die beste Zivilisation auf dem höchsten Niveau«. Daran nehmen teil die Mitarbeiter und Werktätigen der Einheiten für Bauentwurf, Bauausführung, Baumaterialien, Kontrolle, wissenschaftliche Forschung und Bildung und der benachbarten Einheiten aus der ganzen Republik. Das Architekturfestival 21. Mai verläuft geteilt in Ausstellung der Bauentwürfe, Ausstellung der Baumaterialien, Ausstellung der Einrichtungen und Werkzeuge für Bauwesen, Wettbewerb für Modernisierung des Bauentwurfs und Veröffentlichung der wissenschaftlichen Dissertationen. Auf dem Symposium über architektonische Schönheit wird man darüber beraten, dass unter der klugen Führung vom Genossen Kim Jong-un, der eine große Blütezeit des Bauwesens einleitet, entsprechend dem Aussehen eines zivilisierten sozialistischen Staates die musterhaften Bauwerke plastisch und künstlerisch originell gebaut wurden, die die Eigenständigkeit und den nationalen Charakter waren. Ferner werden die prinzipiellen Fragen erörtert, an denen man bei der Errichtung der Bauwerke dauerhaft festhalten soll.